Ich heiße euch herzlich willkommen zur Abendlandung im Kashmir Radio. Am Mikrofon ist Jean-Marie Dur. Ich freue mich, ein paar Entdeckungen und Neuerscheinungen der vergangenen Monate mit euch zu teilen. Zwei von den drei letzten Sendungen waren ja Specials. Eins über italienische und eins über spanische Ambient- und Avantgarde-Experimente in den 80ern. Und darum hat sich ein bisschen etwas angesammelt, um mehrere Querbeat-Sendungen jetzt zu machen. Heute sind mit dabei Data Shock, Eblen Makari, Michael Turtle, Beerbones Lay Low, Dominique Lavalry und Anadol unter anderem. Anadol ist eine aus Istanbul stammende, in Berlin lebende Musikerin, die auf ihrem neuen Album Uzun Havala, das gerade als Kassette auf Edgin Chickens Tape Label Kinship erschienen ist, eine tolle melancholische, retro-futuristische, kosmische Musikwelt erstehen lässt. Und wir hören jetzt von diesem Album, das übrigens eines meiner Lieblingsalben von diesem Jahr ist, das Stück Ai Tyrydü, Monduntergang. Thank you. Sounds like any other day. Sounds like any old day. Lord, Lord. Interstate. Got a six-pack or some dates? Are you our waitress? Pain in my joints. Looks like a dusty oasis. This place is a new place. Just like the old place. Looks like any other place. Like any old place. Das waren Hans-Peter Ströer und Ernst Ströer, a.k.a. Ströer Duo, zusammen mit dem New Yorker Spoken Word Performer Howard Fine. Das Stück heißt Nomad Song und ist zum einen auf der 1985er Platte Nomaden zu hören, als auch vertreten auf der Music from Memory Compilation Uneven Path Deviant Pop from Europe 1980 to 1991. Die vor kurzem erschienen ist, zusammengestellt von Jamie Tiller und Raphael Top Secret. Das Ströer-Duo hat neben der LP Nomaden noch eine weitere veröffentlicht, Fluchtweg Madagaskar. Auf der letzteren findet sich eine sehr interessante Mixtur aus Weltmusik, Synthie-Pop, Jazz, Funk, Trommelexperimenten. Und auf der Nomaden-LP ein ziemlich wilder Fusion-Jazz und daneben ein wunderschönes Popstück, das wir jetzt gerade gehört haben. Ein sehr, sehr schönes Reissue kam vor ein paar Monaten auf dem noch jungen kanadischen Label Seance Center heraus, Musica para Planetarios von Eblen Macari. Die Platte ist ursprünglich 1987 in Mexiko erschienen. Eblen Macari ist ein mexikanischer Künstler auch und Komponist, der Ambient-Musik kreiert, in der verschiedene Elemente zusammenfinden. Orientalische Rhythmen, Field-Recordings, moderne, modale Harmonien und die von ihm auf 8- und 6-seitigen Gitarren begleitet werden. Und Synthesizer gibt es dann auch noch dazu. Und wir hören jetzt von dieser Platte die Planetarios Suite. Thank you. Pourtant, on ne peut pas. Florence Giroux, a.k.a. Omerta, war das mit dem Stück A l'intérieur vom Album Omerta, das vergangenes Jahr auf dem französischen Experimental-Label Standard Infi herausgekommen ist. Ganz in der Tradition verschiedener englischer Post-Punk-Bands aus den 80ern lässt Florence Giroux Gitarre, Bass und Percussion zu einer kosmisch-dubbigen Reise verschmelzen. Unter anderem hat sie sich Jérémy Sauvage und Mathieu Tilly, die beiden Gründer des Standard Infi Labels, für diese Platte mit an Bord geholt. Und diese Platte ist Teil einer von Giroux konzipierten Oper namens Opéra XXS. Ihr hört die Abendlandung mit Jean-Marie Dur am Mikro auf Cashmere Radio. Heute gibt es eine bunte Mischung mit vielen langen Stücken, zu der wir jetzt eine Band aus dem Saarland hinzufügen. Datashock oder Datashock. Seit 2004 veröffentlicht das im Moment achtköpfige psychedelische Kollektiv seine Musik. Die neueste Platte Kräuter der Provinz ist vor ein paar Monaten auf Büro B erschienen. Datashock machen nicht nur schön wundersame Musik, sondern haben auch ein Köpfchen für denkwürdige Songtitel, wie zum Beispiel Tod in der Saarwanne, Fanta Morgana oder Die Pyramiden von Gießen. Von denen hören wir jetzt aber kein Stück von diesen dreien, sondern das Stück Wenn alle wollen, will ich auch vom neuen Album. Sie spielen übrigens auch auf dem Meerkusma Festival in Eupen in Belgien, ebenso wie der Künstler, der dann gleich danach kommt. Musik Bare Bones Lay Low ist einer der vielen Künstlernamen von Ernesto González. González ist in Venezuela aufgewachsen, dann 2003 nach Belgien umgezogen und seit frühesten Jahren ist er in der belgischen Noise- und Experimental-Szene aktiv. Den Namen Bare Bones Lay Low benutzt er für seine transigen Experimente mit elektronischen Geräten, aus denen er psychedelische Stimmungen hervorholt. Wir hörten gerade Dissolve Into the Night, das auf der Split Maxi Plafond 3 enthalten ist, die er sich mit Don't DJ teilt und die auf dem Den Haager Label Buck erschienen ist. Zum ebenfalls holländischen Label Music from Memory muss ich euch nicht mehr so viel erzählen. Fast in jeder Abendlandung findet sich ein Stück, das auf einer der Veröffentlichungen dieses Labels zu hören ist. Eine tolle Zusammenstellung für MFM haben jetzt Raphael Top Secret und Jamie Tiller gemacht mit andersartigen europäischen Pop aus den 80ern. Wir hörten vorhin schon ein Stück des Ströer-Duos von dieser Compilation. Jetzt hören wir ein weiteres von Pete Brand's Method, ein Projekt von Pete Brand, einem Musiker, der als Session-Musiker mit Künstlern wie Alice Coltrane oder Johnny Guitar Watson gespielt hat. Und Pete Brand nahm in seinem Studio in Bristol auch ein paar eigene Sachen auf, von denen dann zwei auf dem Underground-Label Fried Egg, ebenfalls aus Bristol, auf einer Maxi veröffentlicht wurde. Positive Thinking auf einer Seite und auf der anderen What You Are, das wir jetzt gleich hören. Das Label wollte gerne anschließend ein Album von ihm herausbringen, aber leider hat das nicht geklappt. Immerhin haben wir jetzt zwei schöne Stücke. Wir hören jetzt What You Are. What you are, oh, oh, oh, oh. Michael Törtel hat in den 1980er Jahren, und zwar im Jahre 1983 genau gesagt, ein sehr schönes Album mit einer ganz eigenen Art von hypnotischer elektronischer Musik gemacht, Music from the Living Room. Darüber hinaus hat er dann noch jede Menge weiterer Aufnahmen gemacht, aber das wurde nie auf Platte veröffentlicht. Music from Memory hat 2016 eine und dann dieses Jahr noch eine weitere Compilation mit Material von dieser einen Platte, Music from the Living Room, und anderen Veröffentlichungen, nicht Veröffentlichungen, an anderen Tracks, die er in den 80ern gemacht hat, die aber noch nicht veröffentlicht wurden, herausgebracht. Und dann ist dieses Jahr auf dem Züricher Label Light of Other Day ein neues Mini-Album mit neuen Sachen von Michael Törtel erschienen, das er zusammen mit Hove, dem Betreiber des Labels, eingespielt hat. Und davon hörten wir jetzt Greatness in the Catapult. Ihr hört die Abendlandung im Kashmir Radio. Mein Name ist Jean-Marie Dur. Und als nächstes gehen wir in eine etwas andere Ecke. Die Lehrerin Dr. Mary Sullivan Bain unterrichtete an der Miami-Dade Public School. Und um ihre Inhalte besser vermitteln zu können, schrieb sie Songs für den Unterricht. Do You Know Black History ist einer dieser Songs und der wurde auch veröffentlicht. Und wie der Titel sagt, erzählt er etwas über die Geschichte der Schwarzen in den USA. Eine sehr gute Idee, um den Schulunterricht etwas spannender zu gestalten. Und ich werde euch jetzt aber nicht die Version mit dem Text vorspielen, sondern die Instrumentalversion mit wunderschönem, souligen, melancholischem 80er Pop. Thank you. Dr. Mary Sullivan Bain und die Instrumentalversion von Do You Know Black History. 90 Minuten sind jetzt gleich wieder um und als Abschlussstück gebe ich euch ein weiteres Stück mit von Anadols Uzun Havalar Kassette, die gerade auf Kinship Tapes erschienen ist. Die nächste Sendung gibt es dann am 2. Oktober hier bei Kashmir Radio. Mein Name ist Jean-Marie Dur. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.